Ausgerechnet mir muss das passieren. Wir haben 1997 und ich, altes Trottelgesicht, hab mich verliebt. Ich liebe dich. Oh, bitte lach jetzt nicht.